dann wirf mich raus. Ich hab seit langem keine Frau. Macht mir alles gar nichts aus. Denn jeder Tag ist irgendwie perfekt. Tag, an dem ich denk, ich will hier weg. Denn es geht mir gut. Schlechtes reimt sich toll. Du fragst dich, was das gerade soll. Nimm das Leben nicht so ernst, dann bemerkst du, jeder Tag ist irgendwie perfekt. Kein Tag, an dem ich denk, ich will hier weg. Denn es geht mir gut. Es geht mir gut, ich kann mich nicht beschweren. Ich hab alles, was ich brauch und ein bisschen mehr. Du sagst, das Leben ist nicht fair. Na dann nimm dir einen Schluck und es nicht so ernst. So wenn es dir dann immer noch keinen Spaß macht, schobst dir den Arsch ab, hockst jeden Tag 8 Stunden im Büro mit deinem Boss diesem Arsch. Ja, dann mach's wie ich und sag, stopp mal, das war's. Such dir irgendeinen Job, der dir Spaß macht. Und ich schwör dir, komm, warte. Bevor der Wecker klingelt, bist du schon hellwach. Springst aus dem Bett, weil du Bock auf den Tag hast. Denn jeder Tag ist irgendwie perfekt. Tag, an dem ich denk, ich will hier weg, denn es geht mir gut.